بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir machen weiter bei unserem 13. Vortrag, inshallah. In unserer Vortragsreihe die Geschichten der Propheten und sind jetzt bei Musa a.s. und Beni Israel. Also Pharaon und seine führende Schar ist ertränkt worden. Walillahi alhamd. Und jetzt sind wir bei dem zweiten Part der Geschichte von Musa a.s. Allah subhanahu wa ta'ala rettete Musa und die Gläubigen vor Pharaon, der eine Menge Macht besaß. Surah 2, Vers 49. Und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten. So, was war das Erste, was Beni Israel tat? Sie sahen ein paar Leute, die eine Götze anbeteten, und dann sagten sie zu Musa, Surah 7, Vers 138. Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Sie kamen zu Leuten, die sich zur Andacht an ihren Götzen zurückzogen. Sie sagten, O Musa, mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Er sagte, ihr seid ja Leute, die töricht sind. Ibn Khaldun rahimullah sagt, die Schwachen imitieren immer die Starken. Die Schwachen imitieren immer die Starken. Und wir haben gesehen, dass Beni Israel lange Zeit unterdrückt wurde. Und heutzutage sehen wir das auch. Wir sehen heutzutage viele, die versuchen oder auch machen, die den Westen imitieren. Also nachmachen in Kleidung, in Äußeren, im Reden, im Charakter und so weiter und so weiter. Taib, Surah 7, Vers 139 bis 140. Gewiss, was diese da betreiben, wird zerstört und zunichte wird, was sie zu tun pflegten. Er sagte, sollte ich für euch einen anderen Gott begehren als Allah, wo er euch doch oder wo er euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt hat. Yani die Bene Israel, wie wir hier sehen, ist ein Volk, das Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt hat. Die Bene Israel. Surah 5, Vers 20 bis 21. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemanden anderen der Weltenbewohner gegeben hat. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, Philistinien, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Ja, eine vom Krieg abhauen, vom Dschihad, Fisabilla, ja, eine, wenn die zwei Armeen aufeinander marschieren und dann in diesem Moment abzuhauen vom Schlachtfeld, ist eine große Sünde, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte. Nicht nur, dass die Bene Israel vom Krieg abhauten, sondern gar nicht erst teilnahmen. Und das ist noch gewaltiger als abzuhauen. Surah 5, Vers 22. Sie sagten, O Musa, in ihm ist ein übermächtiges Volk. Wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Also sie wollen, mit anderen Worten, sie wollen nichts dafür, sie wollen ins heilige, geheiligte Land gehen, aber sie wollen dafür nichts leisten. Yani sie wollen es einfach so erhalten. Sura 5, Vers 23. Zwei Männer von denen, die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten, tretet gegen sie durch das Tor ein. Wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein. Und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Ja, geht rein und ihr gewinnt. Was für Eigenschaften hatten diese zwei Männer? Allah sagt, zwei Männer von denen, die Allah fürchteten. Ja, ne, wenn du mehr Furcht vor Allah hast, dann kannst du im Dschihad kämpfen. Ansonsten nicht. Das heißt, die Furcht vor Allah muss höher sein als die Furcht vor den Geschöpfen, dass eine Person im Dschihad fi sabilillah überhaupt kämpfen kann. Drei. Sura 5, Vers 24. Sie, die anderen, sagten, O Musa, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie darin sind. Geh doch du und dein Herr und kämpft. Wir werden hier sitzen bleiben. Wie heutzutage. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns viel von Bin Israel. Und wir ähneln ihnen sehr. Ja, eine Palästina wird sich nicht von alleine befreien. Beziehungsweise, vielleicht denken manche von uns das zumindest, dass die muslimischen Länder sich von alleine befreien werden. Sura 5, Vers 25. Er sagte, mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder, darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Ja, trenne uns von ihnen. Und Sura 5, Vers 26. Er, Allah, sagte, gewiss, so soll es ihnen denn für 40 Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler. Sinai, ja, ne, ist eigentlich ein kleiner Bereich, aber Allah ließ sie 40 Jahre durch die Wüste irren. Als Strafe dafür, dass ihm wurde Dschihad fi Sabilillah auferlegt, aber sie kehrten sich davon ab und als Strafe bekam sie 40 Jahre umherirren in der Wüste. Taib, Sura 7, Vers 142. Und wir gaben Musa eine Verabredung auf 30 Nächte und machten sie mit weiteren 10 voll. So vervollständigte sich die festgesetzte Zahl seines Herrn auf 40 Nächte. Aber sein Volk wusste, das sind eigene Worte, aber sein Volk wusste nur von den 30 Tagen Bescheid. Von den 10 weiteren wusste sein Volk nicht Bescheid. Und er sagt weiter, und Musa sagte zu seinem Bruder Harun, nimm meine Stelle bei meinem Volk ein, sorge für Ordnung und folge nicht dem Weg der Unheilstifter. Musa a.s. fastete alle diese Tage. Er wollte noch einen Schritt weiter gehen. Sura 7, Vers 173. Sura 7, Vers 143. Als nun Musa zu unserer festgesetzten Zeit kam und sein Herr zu ihm sprach, sagte er: Mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue. Er sagte: Du wirst mich nicht sehen, aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, nur ein Teil von Allah erschien, ja, oder zeigte sich, ließ er ihn in sich zusammensinken und Musa fiel bewusstlos nieder. Als er dann wieder zu sich kam, sagte er, Preis sei dir, ich wende mich in Reue dir zu. Und ich bin der Erste der Gläubigen. Ja, eine Musa a.s. ist ohnmächtig geworden vom Anblick, wo der Berg zersprungen ist oder in sich zerberstet ist. Sogar bei diesem Anblick ist er ohnmächtig geworden. Und er hat Allah subhanahu nicht gesehen, yani. Hat Allah nicht gesehen, aber der Anblick des zerstörten Berges ließ ihn in Ohnmacht fallen. Und wie wir auch bei unserer Reise ins Jenseits besprochen hatten, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam der Erste sein wird, der wiederbelebt wird, Und da wird sehen, wie Musa sich am Thron Allahs festhalten hat. Und da sagen manche Mufassirun, oder Muhaddithun, dass Musa den ersten Schrei, oder, nee, von diesem Schrei oder so bewahrt wurde, weil er hier in Ohnmacht schon einmal gefallen ist. Deswegen. Allah Alam, Surah 2, Vers 57. Und wir ließen die Wolken euch überschatten und sandten das Männer und die Selber. Also hier ist übersetzt mit Wachteln, so eine Vogelart, ja, ne? Auf euch hinab, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und sie fügte nicht uns Unrecht zu, sondern sich selbst. Männer und Selber ist so eine spezielle Nahrung für sie gewesen, obwohl sie nicht Dschihad machen, aber Allah subhanahu wa ta'ala, also machten, aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt viele Chancen. Surah 2, Vers 60. Und als Musa für sein Volk um Wasser bat, da sagten wir: Schlag mit deinem Stock auf den Felsen. Da entsprangen ihm 12 Quellen. Und das sind ja eine die 12 Stämme. Nun wusste jeder Mann, wo sein Platz zum Trinken war. Esst und trinkt von Allahs Versorgung und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Sura 2, Vers 61. Und als ihr sagtet, O Musa, wir halten eine Speise allein nicht aus. Bitte doch für uns deinen Herrn, er soll für uns etwas hervorbringen von dem, was die Erde wachsen lässt an Grünzeug, Gurken, Getreide, Linsen und Zwiebeln. Er sagte, wollt ihr das, was besser ist, eintauschen gegen das, was geringer ist, an Wert ist, geht fort in irgendeine Stadt. Ja, ne, hier gibt es zwei Bedeutungen bei diesem Misra. Entweder ist dann gemeint, geht fort nach Ägypten, ja, ne, geht wieder nach Ägypten zurück, oder geht in irgendeine Stadt. Gibt ja eine zwei Auslegungen zu dieser Stelle in der Ayah. Dann werdet ihr bekommen, was ihr verlangt habt. Und es wurde ihnen Erniedrigung und Elend auferlegt. Und sie zogen sich den Zorn von Allah zu. Dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ohne Recht töteten. So dass sogar, ja, ne? Ohne Recht töteten, so dass sogar gesagt wird, 70 Propheten am Tag töteten die Bani Israel. Die meisten der Enbiya sind für Bani Israel gesandt worden. Ja, 70 am Tag, das heißt, 3 pro Stunde. 3 Propheten pro Stunde getötet. Ja, das ist eine gewaltige Anzahl. Und der schlechteste Mensch ist derjenige, der einen Nebi tötet oder der von einem Nebi getötet wird. Und er sagt weiter. Dies, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Ja, ne, hier sieht man, dass Bene Israel nicht mal bereit war, ihr gewohntes Essen aufzugeben. Ja, ne, diese Leute waren nicht mal gewohnt, ihr gewohntes gewilligt, sie waren nicht mal gewilligt, ihr gewohntes Essen aufzugeben. Ja, na, was soll man mit so einem Volk da machen? Und was ist der Unterschied zwischen dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von der Umma von Bene Israel? Es gibt einen großen Unterschied. Und das ist, in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es immer eine Ta'ife, also eine Gruppe, die auf Haq ist, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird immer eine Gruppe in meiner Umma geben, die auf der Wahrheit ist und es schadet ihnen nicht, wer sie verlässt oder tadelt oder das Tadel interessiert diese Leute nicht und so weiter. Also der Unterschied ist, dass es in dieser Umma immer eine Gruppe von Leuten geben wird, die auf der Wahrheit sind. Das ist überliefert, das ist sahih. Taib, Sura 20, Vers 83 bis 85. Und was hat dich veranlasst, von deinem Volk fortzueilen, o Musa? Er sagte, sie folgte mir doch auf der Spur. Und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du mit mir zufrieden seist. Er sagte, wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du weggegangen warst. Und der Samiri hat sie in die Irre geführt. Wie war die Versuchung von Samiri? Er sah die Fußspur von Jibril a.s. oder seines Pferdes. Und er sah dies ins Feuer. Und Bene Israel hatte noch Gold von den Ägyptern. Und die schmissen das ins Feuer. Und er warf, ja, der Samiri warf den Schlamm mit ins Feuer und bildeten dann ein Kalb. Und manche sagen, ja, Mufassirun sagen, er hat ein Loch in das Kalb gemacht, so dass es Kuhgeräusche machte. Ja, ne, zum Beispiel, wenn da ein Loch in das Kalb und danach kommt ein Wind in das Kalb rein, in das Loch rein und dann pfeift das ja. Und so hat er sozusagen die Bene Israel getäuscht, dieser Samiri. Durch das Loch und dann kommt Wind und dann macht es diese Pfeifgeräusche, also diese Kuhgeräusche sozusagen. Und Musa hatte ein Abkommen für 30 Tage. Und als Musa da war, verlängerte Allah es um 10 Tage auf 40. Also um 10 Tage wurde es verlängert auf 40 Tage dann. Und danach sagten sie, Musa a.s. vergaß, wo sein Gott ist. Eine sehr gefährliche Aussage. Und wir beenden hier, inshallah. والله استمسنا الله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين